Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. König Max I. Josef von Bayern war zufrieden mit seinem Werk, auch wenn er sich erst dazu hat breitschlagen lassen müssen. Mal sehen, was daraus wird. Immerhin, Bayerns Verfassung von 1818 hielt ganze 100 Jahre. Heute darf sie mal raus, ausnahmsweise. Obwohl ihr die Luft überhaupt nicht bekommt. Zu heftig ist die Temperaturschwankung, der Feuchtigkeitsgrad. Verglichen mit ihrem eigentlichen Aufenthaltsort, tief verborgen und gut geschützt, im Magazin des Bayerischen Hauptstaatsarchivs in München. Am liebsten hat sie es, wenn man sie gar nicht anfasst, wenn man sie einfach in ihrer Kiste lässt und unter konstanten Temperaturverhältnissen, also wie alle unsere Urkunden. Das ist eigentlich, wenn man es nicht nass macht, nicht zu heiß lagert, die Luft nicht zu trocken und nicht zu feucht ist, dann fehlt sich da nichts. Also dann hält die locker noch ein paar tausend Jahre. Die ersten zwei Jahrhunderte jedenfalls hat sie gut überstanden. Die Verfassung für das Königreich Bayern aus dem Jahr 1818. Und die Archivarin Laura Scherr sorgt dafür, dass es auch so bleibt. Sie hebt den großen Band, in samtiges Königsblau eingeschlagen, aus dem schlichten Schuber und legt ihn behutsam auf den Tisch mit Schaumstoffunterlage. Davor drapiert sie die handtellergroße silberne Siegelkapsel mit dem roten königlichen Siegel. Das alles natürlich mit weißen Handschuhen. Das muss sein, weil egal wie frisch gewaschen die Hände sind, man hat immer irgendwie Handfett. Das ist natürlich das ist ja Pergament hier. Also Tierhaut. Tierhaut im Wesentlichen, genau. Das ist natürlich sehr schlecht. Alles, was da an Mikroorganismen draufkommt, also das sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Laura Scherr schlägt das schwere Buch auf. In kunstvoll geschwungenen Lettern ist zu lesen: Maximilian Josef von Gottes Gnaden, König von Bayern. Von den hohen Regentenpflichten durchdrungen und geleitet, haben wir unsere bisherige Regierung mit solchen Einrichtungen bezeichnet, welche unser fortgesetztes Bestreben, das Gesamtwohl unserer Untertanen zu befördern, beurkunden. Zur festeren Begründung derselben. Ein absolutistisch regierender König, der sich freiwillig von einer geschriebenen Verfassung einschränken lässt? Was Bayerns König Maximilian I. Josef am 26. Mai des Jahres 1818 seinen Untertanen schenkt, ist tatsächlich etwas Neues. Revolutionär für die damalige Zeit. Dementsprechend haderten die Wittelsbacher auch mit dieser Verfassung. Dem Angehörigen eines Herrscherhauses kann das natürlich nicht ganz normal oder positiv erscheinen, weil es dann die späteren möglichen eigenen Herrschaftsrechte einschränken muss. Die Historikerin Katharina Weigand von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Aber wenn man sich auf Gewisses einlässt und daraus das Beste macht und es den Untertanen noch dazu gut als Geschenk vermittelt, als Geschenk eines Herrschenden, dass dann vielleicht doch eine ungestörte Herrschaft möglich sein könnte. Eine ungestörte Herrschaft. Am Ende des 18. Jahrhunderts wünschen sich das viele europäische Monarchen und Herrscherhäuser. Die Zeichen der Zeit aber, sie stehen längst auf Sturm. »1789 fegt in Frankreich die Revolution, die absolutistische Monarchie, hinweg und verändert das Gesicht des alten Europa nachhaltig. Nach amerikanischem Vorbild enthält die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte auch Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Volkssouveränität und Gewaltenteilung. Und die erste französische Republik läutet auch das Ende der seit dem Mittelalter bestehenden Drei-Stände-Ordnung ein – bestehend aus Geistlichkeit, Adel und in der Mehrheit Bauern, Handwerkern und kleinen Leuten. Diese Einteilung war längst überholt und wenig durchlässig. Ein Bauer beispielsweise konnte zwar vom Leibeigenen zum freien Bauern werden, ein Aufstieg in den Staatsdienst etwa war ihm aber verwehrt, denn dieser war bislang dem Adel vorbehalten. Dieses soziale Korsett wurde nun gesprengt. In Europa wird es dann auch manifest. Und die Angst der Monarchen, dass man eine Revolution selbst erleiden und erdulden müsste, wenn man sich nicht dem Trend der Zeit stellt. Und der Trend der Zeit war, gewisse Bürgerrechte, gewisse Rechte für die Untertanen zu haben, zu genehmigen. Diesem Trend kann man sich eigentlich nicht mehr entgegenstellen. In diesen revolutionären Zeiten hat das kleine Kurfürstentum Pfalz-Bayern ganz eigene Probleme. Dem Staatsbankrott nahe, verbündet mit Österreich und deshalb bedroht von den Truppen des revolutionären Frankreich, setzt eine Fluchtbewegung aus den linksrheinischen Pfälzergebieten Bayerns ein. Unter den Flüchtlingen der Herrscher des kleinen Herzogtums Pfalz-Zweibrücken, Maximilian Joseph, und der in seinen Diensten stehende Maximilian Graf von Montgelas, die nach Ansbach fliehen. Und Montgelas setzt dann in Ansbach ziemlich visionär und mutig das sogenannte Ansbacher Memoir auf, eine Denkschrift für den hoffentlich künftigen Kurfürsten oder König von Bayern. Und da legt er bereits alles nieder, was er sich an Reformen und an Veränderungen für Bayern denken kann. Dieses Ansbacher Memoir von 1796 ist der Bauplan für ein neues Bayern. Mit klar auf den Regenten zugeschnittenen Ministerien und einer effektiv arbeitenden Staatsverwaltung. Dazu Glaubensfreiheit und die Eingrenzung von Adelsmonopol und Kirchenmacht. Ein moderner Staat soll Bayern werden, gleichwohl regiert von einem König. Montgelas ist der Vater des bayerischen Staatsabsolutismus. Aber noch ist es nicht so weit. 1799 stirbt der bayerische Kurfürst Karl IV. Theodor, ohne einen legitimen Erben zu hinterlassen. Maximilian Joseph verlässt das Ansbacher Exil und zieht als Kurfürst Max IV. Joseph von Pfalz-Bayern feierlich in München ein. Und mit ihm Maximilian von Montgelas, sein leitender Minister, zuständig für Äußeres, später auch für Inneres und Finanzen. Ein echter Superminister also. Und dann kommt das zweite Abwarten. Und da sind wiederum Maximilian von Montgelas und Max Joseph im Grunde geduldig, solange man noch mit den Österreichern verbunden und verbündet ist im Krieg gegen Frankreich. Da geht eigentlich nicht viel an großen Reformen, obwohl Montgelas schon da beginnt, Bayern im Innern zumindest zu verändern. In der Zwischenzeit hat der Sturm der Revolution das alte heilige römische Reich deutscher Nation zu Fall gebracht. Das letzte, 1803 verabschiedete Gesetz, der Reichsdeputationshauptschluss, entschädigt jene deutschen Staaten, die Gebiete links des Rheins an Frankreich verloren haben. Außerdem werden geistliche Territorien säkularisiert, kleine weltliche Herrschaftsgebiete mediatisiert. Das heißt, sie werden als politische Einheiten beseitigt und einzelnen Landesfürsten übergeben. Dadurch wird die deutsche Landkarte erheblich vereinfacht. Bayerns große Chance aber kommt 1805. Nach langem Zögern ringt sich Max Joseph zu einem Bündniswechsel durch. Weg von Österreich hin zu Frankreich. Bayerische Soldaten kämpfen fortan in der Grande Armee. Die Belohnung? Bayern wird 1806 zum Königreich erhoben und vergrößert sein Territorium um ein Drittel. Das Königreich ist jetzt Mitglied im Rheinbund, einem losen Staatenbund. Dem wollte Napoleon eine eigene Verfassung überstülpen, mit französischem Staatsaufbau und dem Code Napoleon als rechtlicher Grundlage. Das sollte letztlich Frankreichs Oberherrschaft garantieren. Doch dem wollten Max Joseph und sein Minister Montgelas unbedingt zuvorkommen. Mit einer eigenen bayerischen Verfassung, einer Konstitution. Bayern wollte alles, nur nicht, dass Napoleon ins innere Bayern hineinregiert. Und dafür war dann diese Konstitution eigentlich ein wunderbares Bremsmittel, weil Montgelas dann eigentlich sagen konnte: Schauen Sie her, Majestät Napoleon, wir haben ja schon längst sowas. Also herzlichen Dank, aber eine von Frankreich uns aufoktroyierte Konstitution brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Und tatsächlich enthält diese Konstitution von 1808 schon die meisten Elemente, die wir heute auch von einer Verfassung erwarten. Rechten und Pflichten der Untertanen, religiöse Toleranz und sogar den Vorläufer eines Parlaments, eine Nationalrepräsentation. Katharina Weigand? Allerdings Das muss man bei Montgelas natürlich auch ganz ehrlich sagen. Montgelas war nicht unbedingt der Meinung, dass die bayerischen Untertanen schon reif genug wären, um tatsächlich stark und aktiv bei der Politik mitzumachen. Denn aller Welt bedarf der bürgerlichen Freiheit. Aber wie wenige Menschen gibt es in einem Staate, welche die Rechte und die Freiheit genießen, ihr selbst nur erahnen können. Und so kommt solch eine Nationalrepräsentation auch nie zustande. Stattdessen ist die Konstitution von 1808 vor allem eine Zusammenfassung jener Reformen und Gesetze, mit denen Montgelas zuvor schon seinen bayerischen Staatsabsolutismus geschaffen hat. Trotzdem, die Konstitution wird zum Vorbild für andere Rheinbundstaaten und sie ist die Grundlage für ein bayerisches Verfassungswerk, das erst 10 Jahre später kommen sollte. Denn von 1808 bis 1818 ändert sich die politische und militärische Lage für Bayern erneut dramatisch. Napoleons Russlandfeldzug wird 1812 zur Katastrophe. Von 30.000 beteiligten Bayern krepieren die allermeisten elend an Hunger und Kälte im russischen Winter. Nach dieser Katastrophe wechselt Max Joseph erneut die Seiten. Bayern verlässt als erster Staat den Rheinbund und kämpft fortan an der Seite Russlands, Preußens, Österreichs und Englands gegen Frankreich. Bis Napoleon 1815 endgültig besiegt ist. Nach dem Ende der Herrschaft des großen Korsen treibt Österreichs Fürst von Metternich auf dem Wiener Kongress die Neuordnung Europas voran. Aus dem Rheinbund wird ein deutscher Bund. Und Bayern? Bayern ist es gelungen, die eigene Souveränität zu retten. Bayern war zwar Mitglied des Deutschen Bundes, aber im Deutschen Bund ein souveräner Staat. Bayern war es gelungen, ziemlich die territorialen Grenzen aufrechtzuerhalten. Man hat zwar das eine oder andere dann noch an Österreich abgegeben, aber hat eine Kompensation mit der Bayerischen Pfalz dafür bekommen. Also Bayern ist durchaus als Gewinner aus der ganzen Affäre hervorgegangen. Allerdings droht Bayern immer noch und immer dramatischer der Staatsbankrott. Und auch die so mühsam verteidigte Souveränität Bayerns gerät erneut in Gefahr. Max Joseph und Montgelas fürchten den langen Arm Metternichs. Im Deutschen Bund kommen so Ideen auf, ob man nicht jetzt vielleicht vom Deutschen Bund aus und dann natürlich von Österreich aus irgendwie einen Verfassungstext auf den Weg bringen könnte, der dann für alle Mitglieder des Deutschen Bundes ja verpflichtend sei. Das sieht Bayern erneut als Bedrohung der eigenen Souveränität an. Und so kommt man auf die Idee, dass es doch jetzt an der Zeit vielleicht sei, eine Verfassung so auf den Weg für Bayern zu bringen, dass jetzt tatsächlich nochmal ein modernster Standard dort niedergelegt wird und mit einer stärkeren Beteiligung vor allem der Untertanen. Im September 1814, noch bevor in Wien der Kongress zusammentritt, befiehlt Max Joseph seinem Minister Montgelas, die Verfassung von 1808 neu zu überarbeiten. Eine Aufgabe, die dieser eher lustlos übernimmt. Wer sich allerdings so peu à peu versucht einzubringen, ist der Kronprinz, der damalige Kronprinz Ludwig, der spätere König Ludwig I., wobei Max Joseph nicht so unbedingt geneigt war, dem eigenen Sohn gar so viel Mitspracherecht einzuräumen. Im September 1817 wird Montgelas, der einst so mächtige Minister, der Architekt des modernen Bayern, gestürzt. Seine politische Zeit ist vorbei. An seiner Stelle bringt sich nun der junge Kronprinz Ludwig in die Ausarbeitung der Verfassung ein. Er ist romantisch beseelt von Deutschtümelei und voller Abneigung gegen alles Französische. Dafür ein Anhänger des Konstitutionalismus. Er erkennt, dass sich dieses zusammengewürfelte und neu geordnete Königreich Bayern nur regieren lässt, wenn zumindest die wohlhabenden Untertanen daran beteiligt werden, die Leistungsträger. Und die Zeit drängt wirklich. 1817 droht ein Konkordat, ein Kirchenstaatsvertrag mit dem Vatikan, die Modernisierungsbestrebungen in Bayern zunichte zu machen. Der bayerische Gesandte in Rom, Bischof Johann Kasimir Häfelin, unterschreibt ohne Rücksprache mit Max Josef einen zuvor von der bayerischen Regierung abgelehnten Vertragstext. Das Ziel? Die Macht der Kurie in Bayern soll wieder gestärkt. Toleranz, Glaubensfreiheit und die staatliche Aufsicht über die Kirchen zurückgedrängt werden. Aus Furcht vor einem diplomatischen Skandal verzichtet Bayern auf einen Widerruf. Auch deshalb musste schnell eine Verfassung her, die das Erreichte festigt, sagt die Historikerin Katharina Weigand. Ein paar wenige Verfassungsberatungen in der Kommission, die aber dann ganz schnell zu Potte kommt und einen Verfassungstext vorlegt, der dann tatsächlich gebilligt wird. Und dann am Namenstag des Königs wird es also ausgetrommelt und ausgerufen und wird dem bayerischen Volk verkündet. Und am 26. Mai 1818 reitet der Reichsherold, begleitet von Glockengeläut und Kanonendonner, durch die Straßen der Haupt- und Residenzstadt München. In seinem Gefolge 12 Bürger, die den Text der eben erlassenen Verfassung an das Volk verteilen, als Geschenk. Nicht etwa, wie das heutige Grundgesetz, aus dem Volk entstanden, sondern aufoktroyiert. Souverän ist und bleibt der König. Aber das hat die Leute damals nicht schockiert. Das war der normale Stand der Dinge. Aber es stand ein Haufen anderes Positives für die einzelnen Untertanen drin. Freiheit der Gewissen und gewissenhafte Scheidung und Schützung dessen, was des Staates ist und der Kirche ist. Freiheit der Meinungen mit gesetzlichen Beschränkungen gegen den Missbrauch. Gleiches Recht der Eingeborenen. Abgesehen davon, dass ihnen noch einmal alle ihre bürgerlichen Rechte garantiert wurden, also Freiheit des Eigentums, Freiheit der Meinungen, Freiheit der Gewissen und so weiter, stand aber eben auch drin, dass sie jetzt das Recht haben, nicht jeder, ein gewisser Kreis, aber dass sie das Recht haben, an der Innenpolitik dieses Staates teilhaben zu können. Natürlich ist diese in zwei Kammern geteilte Ständeversammlung kein Parlament im modernen Sinne. Das zeigt schon der Verweis auf die Ständeordnung vorrevolutionärer Zeiten. Und so war auch dieser Parlamentsvorläufer nach Ständen gegliedert. In der Kammer der Reichsräte, vergleichbar dem britischen Oberhaus, sitzen die volljährigen Prinzen, die Kronbeamten, die Erzbischöfe und die Häupter der ehemals reichsständischen Familien. Außerdem kann der König noch Personen durch Adelung in die Kammer der Reichsräte berufen. Die zweite Kammer ist für uns heutzutage wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Aber das hatte damit zu tun, dass man sich doch vor einem völlig losgelösten Parlamentarismus noch gefürchtet hat. Also da saßen etwa drin 50% Gutsbesitzer ohne gutsherrliche Gerichtsbarkeit. Oder es saßen drin ein Achtel katholische und evangelische Priester. Da ist man auch davon ausgegangen, das sind nicht die größten Unruhestifter. Dann saßen natürlich auch noch adelige Gutsbesitzer drin. Es saßen drin Vertreter von Städten und Märkten. Also Sie merken, das waren schon die oberen Klassen. Es gab auch ein Zensuswahlrecht. Sie mussten eine gewisse Steuerleistung erbringen. Und das war in der damaligen Zeit eine Grundsteuer. Wer diese Steuer aber entrichten kann, der ist drin und hat beispielsweise das Privileg, mit über den Haushalt des Königreiches abzustimmen, ihn zu bewilligen oder abzulehnen. Erst wenn beide Kammern der Ständeversammlung zugestimmt haben, kann dieses Staatsbudget verabschiedet werden. Allerdings ist diese Teilhabe noch sehr eingeschränkt. Auf die Höhe einzelner Etatposten haben die Abgeordneten keinen Einfluss. Nur über den Gesamtetat können die Vertreter der beiden Kammern abstimmen. Das alles reicht vielen liberalen Abgeordneten nicht. Sie wollen mehr. Schon bei der Zusammenkunft des ersten Landtages 1819 erlebte der König eine Überraschung. Max Josef war sowas von konsterniert, dass die nicht drin sitzen und nur Danke sagen, sondern dass die mehr wollen, dass die etwa schon fordern, dass das bayerische Heer nicht auf den Monarchen vereidigt wird, sondern auf die Verfassung vereidigt wird, was ja erhebliche Konsequenzen bei einem Staatsstreich haben könnte. Also da war Max Joseph sogar kurzfristig so weit, dass er am liebsten alles in die Luft gesprengt hätte. Aber seine Minister haben ihm geraten, das doch bitte sein zu lassen, weil das ein Staatsstreich gewesen wäre. Und dann hat er es gelassen. Allerdings behält die Krone auch erhebliche Sonderrechte. So hat beispielsweise ausschließlich der König das Recht, die Minister zu ernennen und zu entlassen. Das ändert aber nichts daran, dass die Mehrzahl der Untertanen von der Verfassung sehr angetan ist. Ab jetzt haben beispielsweise alle männlichen Bayern Zugang zu allen Graden des Staatsdienstes. Können also Beamte werden. Das war früher dem Adel vorbehalten. Lobpreisungen kommen selbst von jenen, die im neuen Bayern Privilegien verloren haben. Der ehemals reichständische Graf von Schönborn etwa, ein Franke, ist so begeistert, dass er 1821 beim großen Leo von Klenze eine monumentale Verfassungssäule in Auftrag gibt. Sie steht heute noch im unterfränkischen Gaibach im Landkreis Kitzingen. So eine Verfassung wirkt eben auch integrativ. Und dieser Integrationsgedanke ist bei diesen Verfassungen der süddeutschen Staaten ganz, ganz stark im Vordergrund. Wie integriere ich denn diese Neubürger am besten? Indem ich ihnen zeige, ihr seid willkommen und ihr dürft sogar ein bisschen mitmachen. Hundert Jahre lang bildet die Verfassung von 1818 das Fundament des Königreichs Bayern. Mit Höhen und Tiefen. Ludwig I. beispielsweise wandelt sich unter dem Eindruck der republikanischen Strömungen in den 1830er Jahren vom gemäßigt liberalen zum repressiv-konservativen Herrscher. Die Pressefreiheit wird zeitweise wieder eingeschränkt. Liberale Politiker werden mit drakonischen Strafen gegängelt. Und doch bleibt die Verfassung bestehen. Immer wieder modifiziert, ergänzt, reformiert, aber nie ernsthaft bedroht. Mit der Revolution von 1918 ist das Königreich Bayern Geschichte und mit ihm die Verfassung von 1818. 200 Jahre später erscheint dieses für seine Zeit revolutionäre Dokument rückständig und doch ist es der Beginn einer langen Verfassungstradition. Ohne 1818 wären die Verfassungen von 1919 und 1946 kaum denkbar. Bayerns Verfassung von 1818. Sie hörten eine Radio-Wissensendung über Bayerns Weg von einer absolutistischen zu einer konstitutionellen Monarchie von Michael Zametzer. Sprachen Heiko Rupprecht und Martin Vogt. Ton und Technik Helge Schwarz. Regie Sabine Kienhöfer. Die Redaktion hatte Thomas Morawetz.